herzlich willkommen zu der Podcast. Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte. Zu ja. Der Biografie mit und von Wiesendorf Avignon. Hallo ihr Lieben und hallo liebe Leute, die Bösen grüße ich ja nicht mehr und ich liebe mich zu wiederholen. Sehr, sehr viele Geräusche sind zurzeit im Hintergrund, aber das ist mir nicht wirklich egal, doch wenn ich es mir besser überlege, es ist mir egal. Auf jeden Fall, also ihr habt diesen kleinen Heizofen. Genau, der klingt so und der heizt auch ziemlich gut. Ansonsten habt ihr auch diesen Musikhintergrund, diesen Sänger, der da und wie im Hintergrund was singt. Das klingt dann so. So, und den Menschen würde ich gern vorstellen. Ich warte aber immer noch auf sein Okay, denn immerhin kennen manche meiner Freunde ihn persönlich. Der kommt aus Banja Luka, glaube ich. Der heißt Grof Juras und ich werde ihn demnächst mal vorstellen, sobald er mir das Okay dafür gibt. So, was gibt's Neues? Ich habe ein super langes Projekt endlich beendet. Also ein Projekt, an dem drei Leute, inklusive mir, also man könnte es fast dreieinhalb sagen, so, daran gearbeitet haben. Und zwar, das Projekt fing an 2008. Es handelte sich um die Restaurierung eines Modells der Hauptmoschee von Sarajevo. Der Hauptmoschee, das war jetzt Französisch, der Hauptmoschee. Also halt eben das Gotteshaus der Muslime. Und dieses Hauptgebäude wurde 1932 von einem Makettisten hier in Sarajevo als Modell verewigt. Und dann während der Zeit ging es ziemlich drüber und drunter. Und überall da, wo es nicht hätte gehen sollen, also war das Modell schon ziemlich runtergekommen. Und wir haben es nun restauriert, seit 2008 mit den Tests angefangen. Seit Oktober letztes Jahres intensiv von 8 bis 16 Uhr daran gearbeitet. Das ist sau, sau lange. Und wir sind super stolz drauf. Wir hatten heute Champagner getrunken und wir haben Cevapi gegessen, also so Feier des Tages. Gut, ihr wisst jetzt nicht, was Cevapi sind, aber ihr kennt Cevapcici, schätze ich mal. Man kann sogar in Lidl kaufen, aber die schmecken nicht wirklich, wie wenn man die hier von einem richtig professionellen Menschen zubereitet bekommt. Also, liebe Leute, wenn ihr genug Zeit und Geld und Willen habt, dann nach Sarajevo kommen und Cevapi essen. Glaubt mir, ich kenne keinen, der es bereut hat. Ja. Und Juras singt im Hintergrund. Ich hoffe, es ist der Hintergrund, denn ich werde mir das nicht anhören, bevor ich es ins Netz stelle. Aus dem Grund, Entschuldigung, ich habe so wieder mal eine Grippe. Also wieso werde ich mir das nicht anhören? Aus dem Grund, denn alles, was ich mir anhöre, sage ich, oh Gott, der sagt dann schon wieder so und so viel mal also. Und oh Gott, das klingt ja so blöd. Und ach, diese Stimme, das kann man sich doch nicht antun. Also auf jeden Fall, wie gesagt, ich liebe es also zu sagen und ich sage es sehr oft. Nun, man kann ja auch ein bisschen was verändern. Was wollte ich sagen? Genau, ich mache auch sehr viele solche Geräusche, denn ich nehme mit einem Belkin Tune Stereo auf und das ist kein Mikro, das für einen Podcast bestimmt wurde, denn es gibt erstmal keinen Schutz, also diesen, Schaumschutz, der diese ganzen und solche Geräusche herausfiltern kann. Dieser kann es nicht. Also hört ihr auch jedes Mal, wenn ich mache, hört ihr das. Naja, aber darum ist es auch ein fauvistischer Podcast, ein Amateur-Podcast. Und für all die, die wirklich einen supergeilen Podcast wollen, sucht euch einen richtigen Podcaster und nicht einen Hobby-Podcaster, wie ich es bin. Mhm. Trotzdem, ich höre nicht auf zu podcasten, solange ich Lust habe. Ich mache sau viele Pausen, habt ihr schon gemerkt. Also, wieder mal das Wörtchen also. Ich schwafel wieder ab. Gut, ich beende diese Folge mit einem Servus, war ja schon lange nicht mehr. Und wenn ihr was über das ehemalige Land von Jugoslawien wissen wollt, beziehungsweise heute ist es Bosnien und Kroatien und Serbien, Makedonien und Slowenien, Montenegro und Kosovo. Früher hießen wir ja alle zusammen Jugoslawien, war viel cooler, naja. Jetzt sind wir ganz viele, viele kleine Städte, so wie Nokia, also jedes Jahr gibt es ein kleineres Modell. Wenn ihr was darüber hören wollt, dann geht auf Tonspurforschung. Und zwar, ihr könnt das super leicht über den Facebook-Profil von Annik Rubens finden. Ich glaube, die kennt ihr alle, brauche ich nicht zu introducen. Kann man das so also vorzustellen, genau, das war das deutsche Wort, super. Und in einer der letzten Folge, der letzten Folgen, na, ich glaube in der letzten Folge oder der vorletzten, ich bin nicht sicher, einfach mal durchklicken, da spricht ihr auch über Jugoslawien und ich muss sagen, es ist gar nicht mal so schlecht gemacht, denn normalerweise gibt es sau viele Fehler. Hier gab es wirklich keine. Erstaunlicherweise. Naja, auf jeden Fall, liebe Tante Schüsselchen, wir sind alle hier ganz stolz auf dich, denn die Folge ist super gelungen und ich verbleibe mit deinem Servus, wie schon vorhin erwähnt, euer Ruhm Vagabund.